Der Vorsitzende des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVRK, Kim Jong-nam, der auf Einladung der Regierung der Islamischen Republik Iran an der Antrittsfeier des iranischen Präsidenten teilgenommen hatte, kehrte am 11. August in die Heimat zurück. Im Terminal des internationalen Flughafens Pyongyang nahm er den Empfangsbericht des Kommandeurs der Air-Information entgegen und schritt danach die Air-Information der Land-, See- und Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr ab.